Der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK Choi Ryong-hae, der als Leiter der hochrangigen Delegation der TVRK die 31. Olympischen Spiele besucht, traf am 4. August den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, den Vorsitzenden des Organisationskomitees für Olympische Spiele in Rio de Janeiro und den Präsidenten der Internationalen Judo-Föderation.